Als Jesus dieses gesprochen hatte, ging er hinaus mit seinen Jüngern über den Zedernwildbach an einen Ort, wo ein Garten war, in den er mit seinen Jüngern eintrat. Es kannte aber auch Judas, der ihn verriet, den Ort, weil Jesus dort oft sich mit seinen Jüngern versammelte. So nahm denn Judas die Kohorte nebst Dienern von den Hohenpriestern und den Pharisäern und kommt dahin mit Fackeln und Lampen und Waffen. Jesus nun, der alles, was über ihn kam, wusste, ging hinaus und sagt zu ihnen: Wen suchet ihr? Antworteten sie ihm: Jesus den Nazaräer. Sagt er zu ihnen: Ich bin es. Es stand aber auch Judas, der ihn verriet, bei ihnen. Wie er nun zu ihnen sagte: Ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er sie abermals: Wen suchet ihr? Sie aber sagten: Jesus, den Nazaräer. Antwortete Jesus: Ich habe euch gesagt, dass ich es bin, wenn ihr also mich suchet, so lasset diese ziehen. Damit das Wort erfüllt würde, das er gesprochen hatte: Die du mir gegeben hast, ich habe deren keinen verderben lassen. Da zog Simon Petrus, der ein Schwert hatte, dasselbe, schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm das rechte Ohr ab, der Knecht aber hieß Malchus. Da sagte Jesus zu Petrus: Stecke dein Schwert in die Scheide. Soll ich den Becher, den mir der Vater gegeben hat, nicht trinken? Die Kohorte nun und der Oberst und die Diener der Juden nahmen Jesus fest und banden ihn und führten ihn zuerst zu Annas, der war nämlich der Schwiegervater des Kaiphas, welcher dieses Jahres Hohepriester war. Kaiphas aber war es, der den Juden geraten hatte, dass es besser sei, es sterbe ein Mensch für das Volk. Es folgten aber Jesus Simon Petrus und ein anderer Jünger. Dieser Jünger aber war mit dem Hohenpriester bekannt und ging mit Jesus hinein in den Hof des Hohenpriesters. Petrus aber stand an der Tür außen. Da ging der andere Jünger, der mit dem Hohenpriester bekannt war, hinaus und sprach mit der Türsteherin und führte den Petrus hinein. Da sagte die Magd, die die Türe hütete, zu Petrus: Gehörst du nicht auch zu den Jüngern dieses Menschen? Sagt er: Nein. Es standen aber da die Knechte und Diener, die ein Kohlenfeuer gemacht hatten, weil es kalt war, und wärmten sich, Petrus aber stand auch bei ihnen und wärmte sich. Der Hohepriester nun fragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Antwortete ihm Jesus: Ich habe öffentlich zu der Welt geredet, ich habe alle Zeit gelehrt in Synagoge und Tempel, wo alle Juden zusammenkommen, und habe nichts im Verborgenen geredet. Was fragst du mich? Frage, die es gehört, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, diese wissen, was ich zu ihnen gesagt. Da er aber dieses gesagt, gab ein dabei stehender Diener Jesus einen Backenstreich und sagte: So antwortest du dem Hohenpriester? Antwortete ihm Jesus: Habe ich übel geredet, so zeuge davon, was übel ist. Habe ich aber recht geredet, warum schlägst du mich? Da schickte ihn Annas gebunden zu dem Hohenpriester Kaiphas. Simon Petrus aber stand da und wärmte sich. Da sagten sie zu ihm: Bist nicht auch du einer von seinen Jüngern? Er leugnete und sprach: Nein. Sagt einer von den Knechten des Hohenpriesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen, habe ich dich nicht in dem Garten bei ihm gesehen? Da leugnete Petrus abermals, und alsbald krähte der Hahn. Da führen sie Jesus von Kaiphas in das Prätorium. Es war aber früh am Tag, und sie selbst gingen nicht hinein in das Prätorium, um sich nicht zu beflecken, sondern das Passa essen zu können. Da ging Pilatus heraus zu ihnen und sagt: Welche Anklage bringt ihr wider diesen Menschen? Sie antworteten und sagten zu ihm: Wenn dieser nicht ein Übeltäter wäre, so hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Da sagte Pilatus zu ihnen: Nehmet ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetze. Sagten die Juden zu ihm: Uns ist es nicht erlaubt, jemand hinzurichten. Damit das Wort Jesus erfüllt würde, das er gesprochen, um anzudeuten, welches Todes er sterben würde. So ging denn Pilatus wieder hinein in das Prätorium, rief Jesus und sagte zu ihm: Du bist der König der Juden? Antwortete Jesus: Sagst du das von dir selbst, oder haben dir es andere von mir gesagt? Antwortete Pilatus: Bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die Hohenpriester haben dich mir ausgeliefert, was hast du getan? Antwortete Jesus: Mein Königreich ist nicht von dieser Welt, wenn mein Königreich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, dass ich den Juden nicht ausgeliefert worden. Nun aber ist mein Königreich nicht von daher. Da sagte Pilatus zu ihm, also bist du ein König? Antwortete Jesus, du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit zeuge, jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Sagt Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit? Und da er dies gesagt, ging er wieder hinaus zu den Juden und sagt zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Es ist aber Gewohnheit bei euch, dass ich euch am Passa einen freigebe. Wollet ihr nun, dass ich euch den König der Juden freigebe? Da riefen sie wieder laut, nicht diesen, sondern den Barabbas. Barabbas aber war ein Räuber.